NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais, heute den 11. von 18 Abschnitten. Wir haben zuletzt von dem Krieg gehört, den Grangousier des Gargantua-Vater mit seinem Nachbarn Picrocolla zu führen gezwungen war. Er trägt einen glänzenden Sieg davon, nicht zuletzt dank der Hilfe seines Sohnes Gargantua, der mit seinen Riesenkräften allein schon eine ganze Armee in die Flucht schlagen kann. Der eifrigste Kämpfer an Gargantuas Seite ist Bruder Hannes, ein tatkräftiger und nicht eben frommer Mönch. Zur Belohnung seines unermüdlichen Einsatzes erhält dieser Bruder Hannes von Gargantua die Abtei Telema, ein vornehm ausgestattetes, einem Idealschloss ähnliches Antikloster, dessen einziger Wahlspruch lautet: Tu, was du willst. In diesem Telema haben wir Gargantuas und das heißt natürlich des Autors François Rabelais Entwurf einer idealen menschlichen Gemeinschaft. Hier malt Rabelais seine Ideale der Vernunft und Toleranz, des friedlich freien Lebens und humanen Geistes, der echten Erziehung und lachenden Menschenliebe, der skeptischen Weltfrömmigkeit eines antitraditionellen Individualisten. Er enthüllt die nobelsten Ideale der Renaissance und der Humanisten. Er empfiehlt das pantagruelische Kraut und den Pantagruelismus, will sagen, den Humor. Er predigt Sympathie für alles Menschliche und Verständnis für alle Eitelkeit des Menschen. Man kann es ablesen an der Inschrift, die auf dem Tor angebracht wird. Sie steht am Anfang der folgenden Lesung. Mit der Beschreibung von Telema endet das erste Buch des Romans, das Buch Gargantua. Und daran schließt sich nahtlos das erste Buch Pantagruel an. Wir müssen bei dieser Gelegenheit erinnern, dass dieses Buch in unserer Lesung und in allen Buchausgaben, das zweite, von Rabelais als das erste geschrieben und veröffentlicht wurde. Das erklärt, warum wir erneut einer Vorrede des Autors begegnen und warum wir erst jetzt über die altertümliche Herkunft des Riesengeschlechtes unterrichtet werden und nicht schon anlässlich der Geburt des Gargantua. Hören Sie aber nun bitte wieder Helmut Kraus mit dem Lobpreis der Abtei Telema. Vom Anatolturm bis zur Mesembrine zogen sich prächtige Hallen mit Bildern von alten Heldentaten, Geschichten und Erdbeschreibungen. Auch hier war in der Mitte eine ähnliche Treppe und Zufahrt wie auf der Flussseite. Auf dem Tor prangte in römischen Lettern folgende Inschrift: Caput 54. Die Inschrift auf dem großen Tor von Telema. Bleib vor der Türe, Heuchler, Pietist, ergrauter Affe, Schmerwanst, Gurgelkropf, du Hunne, der die kleinen Kinder frisst, Waldmenschen-Urbild mit dem Weichselzopf, du Augenschmeißer, abgebrühter Wicht, Wortdrescher, Blähbauch, kahlgewichster Kopf, Windbeutel, Lispler, Stänker, Truggesicht, scher dich zum Kuckuck oder Wiedehopf. Dein Lügendunst füllt meine Laubengänge, du meckerst grell in unsere Festgesänge. Bleibt draußen, all ihr Tintenpharisäer, ihr Skribifaxe, Sudler, Lugerfinder, ihr feigen Seelen, Kleckser, Rechtsverdreher, Faszikelschmierer, triste Bauernschinder. Zum Galgen mit euch bluterpichten Wanzen, an den ihr manchen Braven dekretiert. Dort mögt ihr wiehernd eure Tänze tanzen. Hier, hohe Herren, wird nicht prozessiert. Hier quillt der Freudenborn im Sonnenlicht. Für euer Handwerk taugt die Sonne nicht. Geizkrägen alle, bleibt mir vor der Türe. Lotfälscher, Bettelsäcke, Weinverfärber, knickrige Burschen ihr und Zinsvampire, Arschkriecher, Speichellecker, Gnadenwerber. Ihr rauft und rafft, ihr windet euch und hetzt mit scheelem Maul nach immer neuem Schatze, bis euch der Tod sein Ultimo versetzt in eure griesgram schiefe Lästerfratze. Ihr Bittermäuler, hebt euch weg von hier. Für Essigköpfe gibt's da kein Quartier. Bleibt vor dem Tor, vermaledeite Köter, Raufbolde, Brümmelbärte, Klatschfraubasen, Aufwiegler, Hetzer, Schleicher, Leumundtöter, Buschklepper, Dämmerfalter, Schnüffelnasen. ihr Eifersüchtler ohne Ruh und Rast, Krätzhäute, lustverseuchte Wackelknochen, bringt eure Reude anderswo zu Gast, kommt dort mit eurem Trübsinn in die Wochen. Hier blüht der Geist im kerngesunden Leib, Frohsinn und Lust ist unser Zeitvertreib. Ihr aber, edle Herren, tretet ein. Seid hochwillkommen, Reisige und Reiter. Hier ist ein Heimatland für Groß und Klein, Pflegstatt und Schild für tausend Lebensstreiter. Kommt her zu mir, ich bin euch Bruder, Freund. Derselbe Blutsaft rinnt uns durch die Glieder, dieselbe klare, warme Sonne scheint auf unsere heiter, kühnen Seelen nieder. Hier ist der bunten Schönheit Adelssitz, und durch die Hecken huscht der frohe Witz. Willkommen, die ihr für die Wahrheit streitet. Hier ist ein Ort der Zuflucht, ein Asyl. Hier blüht für euch, die ihr Verfolgung leidet, ein stiller Anger und ein Friedensbühl. Die Lüge reckt ihr siebenfaches Haupt, der blinde Hass vergiftet jede Quelle. So schließet alle, die ihr hofft und glaubt, den Bund der Wahrheit und der Städten Helle. Pflegt unser Kleinod, unsern Schatz und Hort, von Ewigkeit zu Ewigkeiten fort. Seid hoch willkommen, schöngemute Frauen. Bringt holden Sinn und bringt uns Glück herein. Ihr Wunderblumen wie von Himmelsauen, nachsichtig, herzensklug und herzensrein. In Freiheit grünt der Ehre feinster Blust. Euch Frauen recht zum innigen Ergetzen schuf unser Herr die Gärten voller Lust und schmückte sie mit abertausend Schätzen. So tretet ein. Die höchste Tugend übt, wer sich in Liebe einem andern gibt. Caput 55. Von der Telemiter Wohnung. Im Hofe plätscherte eine prächtige Wasserkunst in ein kostbares Alabasterbecken. Daraus erhoben sich die drei Grazien mit lieblichen Füllhörnern, und ihnen spritzten die Strahlen aus den Brüsten, Ohren, Augen, Lippen und den anderen Leibesöffnungen. Ringsum lief eine Halle aus kassidonischem Marmor und Porphyrsäulen mit schönen Schwibbögen und Galerien. Diese waren mit kostbaren Gemälden geschmückt, auch mit Hirschgeweihen, Elefantenzähnen, Hörnern von Rhinozerossen, Nilpferden, Einhornen und dergleichen Sehenswürdigkeiten. Die Wohnungen der Schwestern zogen sich vom Arktika bis zum Mesembriner Turm. Den Brüdern gehörte das Übrige. Zur Unterhaltung der Frauen legte man vor ihrem Flügel zwischen den beiden ersten Außentürmen die Rennbahn, das Hippodrom, das Schwimmbad und Theater an. An den Fluss stieß der Lusthain, darin sich ein wunderlicher Irrgarten schlängelte. Zwischen den zwei nächsten Türmen dehnten sich die Plätze für allerlei Ballspiele. Beim Kriera-Turm lag der Obstgarten, voll Fruchtbäumen jeglicher Art. Am Ende fing der große Park an, wo es von Wildbret wimmelte. Beim dritten Turm kamen die Scheibenstände für Bogen, Armbrust und Hakenbüchsen. Dann folgten die Marställe, Hundezwinger und Vogelhäuser, denen erprobte Wärter und Falkner vorstanden. Alljährlich wurden frische Sperber, Habichte, Stößer, Falken, Adler und anderes Federspiel aus Kandien, Venedig und Sarmatien geliefert. Alle Gemächer, Stuben und Kammern waren je nach der Jahreszeit mit unterschiedlichen Teppichen und Wandbehängen wohnlich gemacht. Grüne Beläge deckten die Fliesen, gestickte Tücher die Betten. In jedem Nebenzimmer stand in perlengeschmücktem Goldrahmen ein mannshoher Kristallspiegel, so dass man sich völlig darin besehen konnte. Vor den Frauengemächern warteten die Haarkräusler und Friseure. Durch ihre Hände gingen erst die Herren, wenn sie ihre Aufwartung machen wollten. Sie sprengten auch jeden Morgen die Kemenate mit Rosenwasser und wohlriechenden Spezereien und brachten in den Räucherbecken aromatische Essenzen zum Verdunsten. Caput 56. Von der Telemiter Kleidung. Nach der Gründung der Abtei trugen sich die Frauen erst, wenn es ihnen gut dünkte. Dann aber vereinbarten sie eine gemeinsame Kleidung. Alles ward aus kostbaren Stoffen gefertigt und in harmonischen Farben zusammengestimmt. An hohen Festtagen trugen sie Gold- und Silberstickerei sowie Spitzen. Die Jünglinge gingen ebenfalls prächtig gekleidet, aber nicht prunkhaft und immer in gleicher Farbe wie ihre Damen. Zu dem Zweck holten alle Morgen etliche Boten Kunde ein, welche Wahl die Jungfräulein getroffen hätten, denn in allen Stücken richtete man sich nach den holden Herrinnen. Aber es denke niemand, dass sie ihrer täglichen Ausstaffierung viel Zeit geopfert hätten. Die Kleiderverwahrer hatten für jeden Tag die einzelnen Stücke herzurichten, und die Kammerfrauen waren so flink, dass alle aufs Rascheste vom Scheitel bis zur Zehe gewandet waren. Am Forst zu Telema lag eine eigene Ortschaft, wo lauter Goldschmiede, Steinschneider, Sticker, Kleidermacher, Weber, Kürschner und Teschner wohnten und für die Brüder und Schwestern arbeiteten. Wenn ein Kleinod alt wurde und ein Glanz verlor, gaben sie es einem Gockelhahn zu fressen und durch den Magen zu laufen, gerade wie man die Falken kuriert, und dann kam es wieder hellglänzend ans Licht. Kaput 57. Von der Telemiter Lebensweis. Ihre Lebensführung richtete sich nicht nach Satzungen, Regeln und Paragraphen, sondern einzig nach ihrem freien Willen und Gutdünken. Sie standen auf, wenn sie ausgeschlafen hatten, aßen, tranken, arbeiteten und ruhten, wie sie die Lust dazu ankam. Keiner weckte sie, noch zwang sie jemand zur Mahlzeit oder irgendetwas anderem. So hatte Gargantua es bestimmt. In ihrer Regel war nur die eine Verfügung: Tu, was du willst. Denn wackere, gut erzogene, gesunde und umgängliche Menschen haben von Natur aus einen Hang zum Guten und eine Abneigung gegen das Schlechte. Ihr eingeborenes Ehrgefühl, Knechtschaft und Zwang aber stachelt zu Widerspruch und Auflehnung an und ist die Mutter alles Übels. Am heftigsten begehren wir nach verbotenen Früchten. Allein weil sie frei waren, tat jeder nur, was den anderen gefallen mochte. Wenn einer sagte, kommt, wir trinken, so tranken sie. Oder lasst uns spielen, so spielten sie. Oder wollen wir einen Gang zusammentun, so gingen sie alle. Wenn man zur Jagd oder Reiherbeize ausrückte, bestiegen die Fräulein ihre Zelter und trugen die Falken auf dem Handschuh. Die Herren aber waren ihnen mit anderen Vögeln und den Hunden zur Seite. Keiner war so tölpelhaft oder schlecht erzogen, dass er nicht lesen, schreiben, singen, musizieren und in mehreren Sprachen reden oder gar reimen konnte. Die Mannsleute waren durchweg tapfer, ritterlich und gewandt zu Fuß oder im Sattel. Die Mägdlein alle hübsch, lieblich, nie launenhaft und geschickt zu allerlei Handarbeit und frauenhaftem Tun. Wenn als dann die Zeit gekommen war, dass einer aus der Gemeinschaft in die Welt hinauszog, so nahm er eins der Jungfräulein mit sich, das er zu seiner Braut erwählte und heiratete. Und im Ehestand lebten sie ebenso wohlgemut und einträchtig wie einstens in der Abtei, also dass ihre Gemahlschaft einem immerwährenden Honigmond glich. Ich darf indessen nicht vergessen, euch von einem Rätsel zu berichten, das man auf einer Bronzeplatte bei der Grundsteinlegung der Abtei fand. Ihr sollt gleich hören, wie es läuft. Kaput 58. Ein prophetisch Rätsel. Lüpft, ihr Wandler auf Fortunens Spuren, Herz und Ohr, bedrückte Kreaturen. Ihr verhofft Erleuchtung der Gehirne durch die Himmelslichter und Gestirne, wähnend, dass ihr Lauf, von Gott begründet, ferner Tage Wundertaten kündet. Hört durch mich, sofern ihr hören wollt, wie der Zukunft schwanke Kugel rollt. Heuer schon, zur winterlichen Zeit, oder gar noch eh bevor es schneit, wird es sich am lichten Tag begeben, dass sich Menschensöhne hier erheben, müd und satt vom überfaulen Leben. Werden so die Jungen wie die Alten in zwei kunterbunte Lager spalten. Zwingend wirkt ihr Wort gleich einer Rute, männiglich, ob auch der Beutel blute, nimmt auf offenem Blach gefühlt Partei, Freunde gegen Freunde sonderscheu. Ach, da kämpft der Vater mit dem Sohne. Seht, da steigt der Fürst vom hohen Throne. Aber jeder treu und ehrfurchtbar liegt ihm bald ein frecher Pfand im Haar. Denn es gellt ein Feldgeschrei bei allen, andere müssen steigen, müssen fallen. Welch ein wirres Durcheinanderjagen, hin und her, welch Schreien, Kämpfen, Schlagen. Niemals, wahrlich, seit die Welt bestund, ward ein solcher Aufruhr Gräuel kund. Mancher Mann von stattlichen Gebärden wird ein Opfer seines Mutes werden. O, wie drang er hitzig kämpfend vor, und nun liegt er schmerzlich auf dem Ohr. Aber jedem, der nur teilgenommen, wird's, je länger, desto besser frommen, bis die Luft vom Kampfesbrüllen dampft, bis das ganze weite Feld zerstampft. Und bedenkt, da gelten kluge Leute um kein Quentlein mehr als Ungescheute. Denn an jeder treibt mit blinder Wut, was die große Schar der Narren tut. Wer am allerfeistesten bewammt, übt, o Sintflutnot, das Richteramt. Sintflut? Ei, jawohl, mit allem Fug. Denn die Mühsal tut sich nicht genug, und nicht eher steht der Kampfesreigen, als bis allenthalben Wasser steigen und der Kämpen hitzigste beschweigen. Wie sich's ziemt, so rau ward ihr Gemüt in der Feldschlacht, dass sie das Geblüt unschuldvoller Lämmer nicht beachten, sondern sie in hellen Scharen schlachten und die Därme, statt sie Gott zu spenden, frech zu eigener Schnödigkeit verwenden. Doch der Lärm verklingt und riesengroß senkt sich Stille auf den runden Kloß. Ausgelöscht wird stracks der Sonne Licht und ein tiefes Dunkel angericht. Vorher dröhnt es in der Erde Bauch, dumpf wie damals, als der Riesengauch mit dem Berge Ätna ward bedecket. Itzo ist die Ungebühr verrecket und die güldne Ruhe aufgestecket. Vor den grausen Wassern flohen all Sieger und Besiegte in den Stall. Glühe Feuer sieht man sich entfalten, um die Wasserbäche aufzuhalten. Fröhlich speist in reich geschmückten Zelten Manna-Brot die Schar der Auserwählten, wohingegen nackend und vertappert jeder andere mit den Zähnen klappert. Also will's des Schicksals hartes Muss. Ehre dem, der ausharrt bis zum Schluss. Als Gargantua das Rätsel gelesen hatte, seufzte er tief und sprach: »O, es geschah wohl schon vor unserer Zeit, dass die Jünger der reinen Menschenbotschaft verfolgt und verleumdet wurden. Aber selig der Mann, der kein Ärgernis nimmt und immer auf das Ziel und Ende hinstrebt, das Gott uns durch seinen lieben Sohn vor Augen gestellt hat, und der sich nicht durch die Anfechtungen des Leibes vom rechten Wege treiben lässt.« Da sprach der Mönch: »Ja, was glaubt ihr denn, dass diese Rätselsprüche andeuten und vermeinen?« »Was anderes«, versetzte Gargantua, »als die Verfolgungen der Gerechten und den endlichen Sieg der ewigen Wahrheit.« »Beim heiligen Florian«, sprach Bruder Hannes, »da bin ich anderer Meinung. Die Sache ist nämlich in Merlins Stil vorgetragen und aufgebombastelt. Stellt euch also meinetwegen so viel Geheimnisse und Allegorien drunter vor, als ihr wollt. Ich habe die Ansicht, das Ganze sei weiter nichts als eine verworrene und verknöselte Beschreibung des Ballspiels. Die Menschensöhne, die sich erheben, das sind die Veranstalter der Partie. Der Feisteste ist als Schiedsrichter aufgestellt und bestimmt den Wert jedes Schlages. Die Wasserbäche sind die Schweißtropfen. Das Flechtwerk der Schläger ist aus Schaf- oder Ziegendärmen hergestellt, wie sie die Alten ihren Göttern zu opfern pflegten. Der runde Kloß ist der Spielball. Wenn auf den die Nacht niedersinkt, erholt man sich vom Spiel am warmen Herd und wechselt die Leibwäsche. Und dann bankettiert und zecht man in reich geschmückten Zelten. Am lustigsten aber treiben's die, so gewonnen haben. Machen wir's gerade so. Holla hopp! Prosit! Zur Gesundheit! Pantagruel des Autors Vorred. Sehr illustre und ritterliche Kempen, edle Herren und Pfleger alles Guten und Wackern. Noch ist es nicht lange her, da habt ihr die unschätzbare Lebensgeschichte des gewaltigen Riesen Gargantua entdeckt, geleckt und geschmeckt, sie auch unverweilt wie ein evangelisches Schriftmal als getreue Jünger zu Herzen genommen. Habt schon manches liebe Stündlein euch samt euren ehrsamen Frauen und Fräulein dran ergetzt, als ihr ihnen schön und behaglich daraus erzähltet, wenn sonst die Unterhaltung knapp wurde, wofür euch alles Lob und ewiger Ruhm gebührt. Es war ja mein Herzenswunsch, dass männiglich Arbeit und Geschäft hinlege, um ganz sich an meinem Werk zu erbauen und es völlig in sich aufzunehmen, auf dass er es den Kindern und Enkeln klärlich berichten und, wenn je alles Buch- und Druckwesen vom Erdboden verschwinde, von Mund zu Mund wie ein heilig Mysterium unverfälscht vererben könne. Denn wahrlich, es steckt mehr Kern und Korn darin, als ein gewisser Haufe großmäuliger Schorfjockel nur zu ahnen vermag. Mir ist eine Reihe mächtiger und vornehmer Herren bekannt, denen zu unterschiedlichen Malen beim Gejeit das Glück abhold war, weil sich ihnen das Wild vom Schuss fernhielt oder der Falke nicht stoßen wollte, worüber sie begreiflicherweise des Ingrimms voll wurden. Und was war ihr Trost und Wendunmut? Dass sie einander allerlei Stellen aus dem besagten Gargantua vorsetzen konnten. Andere waren jämmerlich vom Zahnweh geplagt und gaben manch harten Taler für ziehende Mittel und Pflästerchen aus, bis sie zuletzt auf den Ausweg verfielen, ich tisch euch keine Flausen auf, das eben benannte Büchlein in einem warmen Umschlag auf den schmerzhaften Fleck zu binden und eine Prise Opopowachs darauf zu stäuben. Und siehe da, es half. Oh, ich könnte euch noch Wunders von den Gichtbrüchigen und Venuskrätzigen berichten. Wie oft haben wir sie eingesalbt und verschmiert gesehen, dass ihnen das Gesicht funkelte wie der Riegel an einer Speckkammer und die Zähne klapperten wie ein Orgeltrittbrett, wenn einer drauf spielt, bis ihnen der Schaum auf die Lefzen trat gleich einem Eber, den die Rüden stellen, und nichts, nichts vermochte sie über ihre Pein wegzubringen, als dass man ihnen ein paar Seiten aus unserem Büchlein vorlas. Manch einer hätte sich wohl mit Haut und Haar allen Teufeln verschrieben, als man ihn in die höllenheiße Schwitzstube setzte, hätte ihn nicht bei solcher Lektüre Linderung überkommen. Gilt euch das nichts? Also zeigt mir doch ein Buch, in welcher Sprache oder Wissenschaft es sei, das solche Tugenden, Wirkungen und Gnaden in sich birgt, und ich zahl euch eine runde Kuttelnschwenker. Nein, liebe Leute, nein, es gibt kein zweites. Es ist nicht seinesgleichen, kein Buhler neben oder gar über ihm. Das vertret ich bis zum Feuer, exklusive. Wenn mir einer widersprechen will, der ist ein Lügner, Betrüger, Verleumder und falscher Zeuge. Die Menschheit hat auch wohl erkannt, was für einen Schatz sie an der besagten Chronik vom Gargantua besitzt, denn in 2 Monaten haben die Buchhändler mehr Bände davon abgesetzt als Bibeln in 9 Jahren. Da ich nun in alle Weg meine Aufgabe da reinsetzen will, eure Lebenslust zu mehren, so unterbreite ich euch jetzt ein ander Büchlein vom selben Guss und Fluss, nur dass es um etliches gerechter und glaubwürdiger als jenes alte ist. Denn der geht fehl, der vermeint, ich spräche davon so autoritätlich wie der Jude vom Gesetz. Ich bin nicht hinterm Mond daheim und hab weder Lust am Märchenweben noch am Lug erfinden. Wie der heilige Johannes von der Apokalypse, so darf auch ich reden, quod vidimus testamur. Was meine Augen sahen, kündet mein Mund. Ich hab dem wackern und wohlberühmten Pantagruel vom Pagen an bis zu dieser Stunde gedient, da er mir Urlaub gab, die Krautgärten und Kuhweiden meiner Väter wieder zu besuchen und nach meiner Sippe zu schauen. Doch ich will zum Schluss kommen. 100.000 Teufel sollen mich holen, Leib und Seele, Herz und Därme, wo ich ein Unwahrwörtlein offenbar. Aber gleicherweise fahr euch die Pest ins Gebein, der Giftklunker kleb euch am Gesäß, die höllische Ritzratzflamm schlag euch dicht wie Kuhborsten mit Quecksilber ins Fundament, so ihr nicht steif und fest glaubt, was ich euch in dieser Historie kundtu und vermelde. Kaput 1. Von der altertümlichen Herkunft des großen Pantagruel. Weder überflüssig noch müßig dürfte sich erweisen, dass ich euch zuerst vom Ursprung und Stammbaum des ehrenfesten Pantagruel das Nötige hersetze, da wir ja gute Weile miteinander haben. Denn mir fällt bei, dass alle ernsten Autores ihre Geschichtswerke so einleiten, wovon auch ihre Gnaden die Apostel Matthäus und Lukas keine Ausnahme machen. Also dient euch zu wissen. Im Frühalter der Welt, bald nach Abels Ermordung, da die Erde noch von seinem Blute feucht war, blühte ein Jahr so reich an vielerlei Genüssen, die all aus seinen Lenden sprießen, und fürnehmlich an Mispeln, dass ihm der Name Mispelnjahr verblieb, denn dreie füllten schon ein Sester. In selbigem Jahre berechnete man den Neumond aus der Windrichtung, die Fastenzeit fiel nicht in den März, der längste Tag war schon im Mai. Im Oktober oder vielleicht auch im September, denn ich möchte keinen Irrtum aufkommen lassen, trafen sich drei Donnerstage in einer Woche, wegen der irregulären Schalttage, als die Sonne einen Strich nach links fackelte, was viel schiefe Konjunkturen zur Folge hatte, so die Astrologen noch immer nicht haben aufknacken mögen. Nun beachtet wohl, dass dazumal männiglich gern Mispeln knabberte, denn sie waren köstlich zu sehen und zu schmecken. Aber gerade so wie Noe, dem wir ewigen Dank schulden, dass er uns den Weinstock pflanzte, welchem das nektarische, wonnige, sonnige und tonnige Traubensäftlein entquillt, gerade so wie dieser benannte Heilige arg getäuscht und benebelt wurde, als er zum ersten Mal davon schöppelte, weil er seine geheimen Tugenden noch nicht kannte, ebenso erging es den Männlein und Weiblein, die voll Vergnügen die schönen Mispeln mampften. Denn bei allen erhuben sich schröckliche Blähungen, aber bei jedem an einem anderen Ort. Den einen trieben die Dünste den Leib auf, dass sie als ein Fass anzuschauen waren. Auf sie zielt das Wörtlein vom allmächtigen Bauch. Es waren aber lauter wackere und lustige Kerle, von denen nicht zu Unrecht der heilige Wampo und Prinz Karneval abstammen. Manchen dehnte sich die Nase in Form eines Destillierkolbens, aber buntscheckig, gesprenkelt, höckerig, funkelnd, saftig, durchwirkt, verkröpft und gefeldert. Dieser Zweig hegt eine eingeborene Abneigung gegen Arzneitee, schätzt aber umso freudiger das Rebenblut. Von ihnen stammen die Nasoner mit Ovid und alle, von denen es heißt, vergiss und vergib. Den andern blies es jenen Körperzipfel auf, so man den Werkmeister der Natur benahmset, dergestalt, dass er ihnen gar mächtig und trächtig, stattlich und gattlich gedieh, so dass sie ihn als Gürtel fünf- und sechsfach um die Hüften schlingen durften. Wenn er sich einmal ausreckte, um in die Welt zu lugen, hätte man meinen können, es käme ein Ritter mit eingestemmter Lanze zum Tjost gezogen. Von diesen sind die Nachfahren alle verstorben, sofern wir den Frauenzimmern glauben dürfen, denn sie jammern unausgesetzt, dass es keine so großen und so weiter. Ihr kennt das Liedl ja schon. Etlichen schossen die Ohren dermaßen ins Kraut, dass sie Wams und Hosen sparen und sich noch einen Lappen als Kapuze über den Kopf ziehen konnten. An unterschiedlichen Plätzen ist man noch solchen Langlöffeln begegnet. Einigen zerrte er den Körper auseinander. Von diesen stammen die Riesen her und also auch unser Pantagruel. NDR Kultur